Wunderbar, dann begrüße ich euch heute recht herzlich alle in der wöchentlichen Mittwochssitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Das ist 20.47 Uhr am 15.01.2014. Wir beginnen wie immer mit den Eckdaten und den organisatorischen Geschichten. Dabei erstmal die Festlegung des Versammlungsleiters. Ich schlage mich selbst vor. Gibt es Gegenrede oder Gegenvorschläge? Ich höre nichts, dann ist das so beschlossen. Die Aufnahme wird heute vom Rolf übernommen, so wie es aussieht. Jupp. Und das Ganze dann einfach mit dem Link noch ins Pad nachher reinhauen. Wir machen Wortmeldungen erstmal hier im Mumble-Chat. Und wenn es etwas unübersichtlicher wird, dann können wir auf das Wortmeldungspad ausweichen. Als nächstes die Verabschiedung, Protokoll der letzten Sitzung. Alle mal einloggen und reinschauen. Gibt es irgendwas zu beanstanden? Gut, dann ist das vorläufig so beschlossen. Sollte im Verlauf der Sitzung noch irgendwas sein, dass jemand sagt, da muss noch was geändert werden, bitte gerne jederzeit auch dazwischen melden. Gut, Übersicht offener Aufgaben und Projekte. Ist da etwas Neues dazugekommen? Sollen wir da mal wieder durchgehen? Nö. Würde ich auch sagen, nö. Gut, dann Festlegung Protokollführer. Ich würde sagen, das machen wir wie immer alle zusammen und ins Wiki wird das normal vom Rudi gestellt. Steht er dafür zur Verfügung oder soll das mal wer anders machen? Ich kann es mal probieren. Gut, wunderbar. Dann trag dich einfach noch in Zeile 51 ein. Gut, dann kommen wir zur Festlegung der Tagesordnung. Wir haben eine sagenhafte Menge von 3 Tagesordnungspunkten. Ich würde die jetzt der Reihe nach abarbeiten. Die sind, so wie es aussieht, alle recht kurz. Gibt es dazu Gegenrede? Nein, gut. Dann beginnen wir mit Top 1. Formulierung der Vision der Piratenpartei im Bereich Wirtschaft, Finanzen und Geldpolitik. Dazu bitte ich alle Interessierten auf das Pad zu schauen. Oben steht eine Liste von möglichen nächsten Terminen in 2 Wochen. Wer Zeit und Interesse hat, Cosmic hat es jetzt gerade auch nochmal in den Kanal hier reingepostet, kann sich da eintragen, wenn er Zeit hat, und dann wird das nächsten Mittwoch kommuniziert werden, wann der nächste Termin dann tatsächlich stattfindet. Beziehungsweise ich werde es natürlich auch noch über die Mailingliste rüberjagen. Sollte irgendjemand an dem Termin nicht kommen, aber ein paar Ideen haben, die er beitragen möchte, kann er das Ganze gerne in den Brainstorming-Teil oben mit dazu schreiben. Das wird auf jeden Fall mitgesehen. Gut, gibt es dazu irgendwas von eurer Seite anzumerken? Ich habe es verpasst. Wann ist der nächste Termin? Wenn du auf den piratenpad.de/einleitungstext gehst, wenn du diesen Link klickst, dann stehen oben da ein paar Terminvorschläge. Das sind also Samstag, Sonntag bzw. Mittwoch vor der Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Und dann kann man sich da eintragen, wann man Zeit hat. Und da, wo am meisten Leute Zeit haben, wird der nächste Termin dann festgelegt. Also quasi ein primitives Doodle im Wiki-Format. Ja, herzliche Einladung an alle, die Interesse haben, hier mitzuwirken, und dann würde ich auch schon zum nächsten Tagesordnungspunkt überleiten. Wir haben noch keinen Link dabei. Wollen wir das erst überspringen, bis wir noch einen Link haben, oder ist es unwahrscheinlich, dass wir den heute noch kriegen? Es ist unwahrscheinlich, dass wir den heute noch kriegen. Wir bemühen uns drum. Also wahrscheinlich muss man eine Direktnachricht an den Bruno schicken oder so ähnlich, und wird heute wahrscheinlich nichts. Dann können wir auch der Reihe nach weitermachen und den erstmal machen. Matthias? Ja, wir waren gestern bei den Wirtschaftspiraten haben dort so eine erste Sondierung gemacht über eine eventuelle Euvicon-Konferenz. Im späteren Verlauf kam dann Bruno Kramm in die Sitzung ganz kurz weil er so viele Wirtschaftspiraten dort hat versammelt sehen, und hat uns ein Pad gezeigt, wahrscheinlich, wie Thomas zu Recht sagt, nur in der Chatleiste, wo er von den Wirtschaftspiraten sich wünscht, dass wir die Wirtschafts- und Finanzthemen dort bearbeiten, in diesem TTIP-Pad. Das sollten wir machen, aber wir sollten natürlich erst einmal nochmal das Pad genau sehen. Also es geht wahrscheinlich in unserem Sektor um die ganze Finanzmarktregulierung und alles, was damit im Zusammenhang steht im TTIP. Ich weiß das immer noch nicht, muss ich ganz offen sagen, was da wirklich drin steht. Bruno erzählt immer, dass die Bestimmungen in Europa laxer wären als die in Amerika und England. Und dass dort praktisch das Umgekehrte wirksam würde, wo sonst halt die lockeren Standards von den Amerikanern meistens angeklagt werden bei TTIP. Ich kann dazu nichts sagen, wenn da jemand was wissen tut, kann er sich dort gerne dort eintragen oder sein Wissen dort hineinbringen. Ich habe bloß in den letzten 2 Tagen bei Sven Giegold gesehen, dass der Basler Ausschuss getagt hätte. Weiß nicht, das hat natürlich erstmal nichts mit TTIP zu tun und dass dort alles, was diese Schuldenbremse oder Leverage Ratio angeht, verwässert worden sein soll. Verweise da auf den Sven Giegold, kann den Link gleich auch nochmal reingeben. Weiß nicht, ob uns das was hilft im Zusammenhang mit diesen TTIP-Sachen von Bruno. Dabei will ich es erstmal belassen, wenn jemand hier was weiß, schon was in TTIP wirklich in dem Sektor steht oder was dort verhandelt wird, der kann sich jetzt mal gerne melden. Also ich habe nur 2 kurze Anmeldungen. A, ich habe den Link in meiner Browser History gefunden. Ich habe den reingepostet, sowohl ins Pad als auch hier in den Mumble Chat. Also ihr könnt mal draufgehen und mal schauen. Was ich weiß, ist, dass Passagen über Investitionsschutzabkommen und solche Geschichten drinstehen, wo quasi Regierungen dann verklagt werden können wegen Gewinnausfällen. Also noch nicht mal sicher realisierte Gewinne sind da einklagbar von der Regierung, was natürlich eine vollkommene Perversion von Marktwirtschaft bedeuten würde. Aber noch genauer habe ich mich in die Materie nicht eingelesen. Weiß jemand anderes dazu noch was? Ansonsten schaut einfach drauf, wenn ihr irgendwelche Arbeit in dem Bereich macht, dass ihr euch da ein bisschen einlässt, irgendwas macht, füttert einfach das Pad mit Sachen, die ihr rausfindet. Leute freuen sich immer, wenn da ein bisschen Vorarbeit geleistet wird. Ansonsten vielleicht brauchen wir auch dazu jemanden, der sich freiwillig den Hut nimmt und vielleicht mal eine Arbeitssitzung dazu anberaumt. Ich weiß nicht, falls sich jemand berufen fühlt, kann er sich da ja reinschreiben und per Mailingliste kommunizieren, dass er ganz gerne an der Stelle mitarbeiten würde. Ansonsten gibt es ja auch die Gruppe TTIP, die, glaube ich, auch inzwischen einen Raum hier hat und die da wöchentlich tagt oder so. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Leute, bei denen man da andocken kann. Also ich will keinen Hut. Sorry, hat ja meine Wortmeldung eingetippt, genau in dem Moment, wo ich losgelabert habe. Aber ich denke, es würde der Gruppe natürlich schon gut zu Gesichte stehen, wenn wir da etwas auf die Beine bringen könnten, wenn wir da in unserem Sektor uns einbringen könnten. Und das bedeutet aber, dass man sich um das Thema kümmern müsste und sich dort einlesen und was halt an Informationen zur Verfügung steht. Das könnte auch eine ganze Menge Arbeit bedeuten, wie AMT es eben schon so ein bisschen vorformuliert hat. Vielleicht sollten wir darüber mal jetzt nicht nur hier alle schweigen, sondern mal uns ganz kurz überlegen, ob wir das wollen, ob wir diese Arbeit uns aufbürden wollen oder ob wir das, wie AMT es eben auch gesagt hat, der TTIP-Gruppe praktisch zuweisen und diejenigen, die dort Lust haben, dorthin gehen. Fischer? Ja, wollen wir das? Also, ich meine, mein persönliches Problem ist, dass ich keine Originalquellen kriege, um das, was da teilweise jetzt auch von dir, Micha, gerade gesagt wurde, irgendwie bestätigen könnte. Das müsste man, für mich müsste man erstmal irgendwie belegbare Quellen finden. Das wäre so die erste Aufgabe, die ich da vergeben würde, aber da kann man sicherlich auch mit der Gruppe zusammensetzen, die TTIP-Gruppe. Ob also, man das jetzt separat machen muss, weiß ich nicht. Ja, also was ich ganz wichtig fände, ist, dass einer von uns quasi als Kommunikator zwischen der TTIP-Gruppe und unserer Gruppe quasi einfach nur als verbindendes Glied da sich den Hut aufzieht und einfach sich bei denen in die Sitzungen mit reinsitzt und einfach sagt, ja, wir haben Interesse mitzuarbeiten, was habt ihr denn schon gemacht, und quasi in der nächsten Mittwochssitzung oder auch über die Mailingliste einfach einen Zwischenbericht darüber abgibt. Matthias? Ja, eine gute Informationsquelle ist normalerweise immer die Webseite von Sven Giegold. Dann bekommt man eigentlich alle aktuellen Entwicklungen immer mit. Aber auch dort, kann ich Wischer nur beipflichten, steht zu unserem Sektor bisher nichts. Das hat die neuen Abgebungen, also mit diesen, ich weiß nicht, wie das Abkommen jetzt heißt, was vorgestern beschlossen worden ist, wo er so gejubelt hat, und gleichzeitig 2 Tage vorher hat er total geweint, weil das in Basel passiert ist. Das sind die letzten 2 wichtigen Entwicklungslinien gewesen, die man bei ihm einsehen kann. Also Empfehlung immer Giegolds Webseite im Auge behalten. Falls dort mal was kommt, vielleicht sollten wir ihn auch mal anschreiben, ob er da schon was weiß als Europaparlamentarier. Mir hat er bei meinem Besuch im Dezember gesagt, er wüsste noch nichts, hat auch nur Vermutungen geäußert. Und ich habe gestern auch diese Studie von der Heinrich-Böll-Stiftung gesehen. Die haben so einen 40-Seiter da gestern veröffentlicht, und Bruno war bei der Veranstaltung dort. Da ging es wirklich hauptsächlich oder fast ausschließlich um den Agrarsektor. Das war unheimlich ausführlich. Aber ob das jetzt auch nur zusammengetragen war von CETA und von allen anderen Verhandlungen, die vorher schon waren, oder ob das wirklich substanzielle Elemente aus den Verhandlungen jetzt bei TTIP waren, hat sich mir auch nicht erschlossen. Also ich finde das durch diese Geheimhaltung und Intransparenz in der Vorgehensweise der USA und der EU halt unheimlich schwierig, da wirklich an was Substanzielles heranzukommen. Naja, da wir uns ja... Sorry, entschuldige, Cosmic. Was ja eigentlich schon wieder ein Skandal in sich ist. Also der Prozess. Absolut. Aber trotzdem an dieser Stelle von mir noch eine Frage. Gibt es jemanden, der bei denen vielleicht schon in den Sitzungen mit drin war und der da ganz gerne einfach nur als Kommunikationsbeauftragter da sich mit reinsetzt, dass wir da einen mit drin haben, der so ein bisschen einfach ein Gefühl dafür hat, woran arbeiten die, wie weit sind die und was brauchen die von uns? Dann würde ich sagen, sollte man über die Mailingliste das einfach mal anregen, dass es gut wäre, wenn da jemand die einfach den Brückenkopf für die Kommunikation übernehmen würde. Alles Weitere kann sich ja dann ergeben. Okay? Ah, vielleicht sollten wir Stimmbürger fragen, wenn der da ist. Ich glaube, der ist da sowieso mit dabei, wenn ich mich nicht irre. Das wäre natürlich super. Arne hat ja auch mal Interesse gezeigt an TTIP. Wer? Arne. Ja, beide sind ja momentan nicht da, deswegen würde ich sagen, fragen wir die, wenn sie später dazu stoßen, beziehungsweise einfach, wenn wir sie das nächste Mal treffen. Ansonsten jage ich es nachher über die Mailingliste, dann passt das. Gibt's zu dem Tagesordnungspunkt noch was? Gut, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Aufarbeitung EU-Wahlprogramm. Wer hat das eingestellt und möchte dazu etwas sagen? Ich habe das nochmal eingestellt, auf Wunsch quasi. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt, dass wir das EU-Wahlprogramm aufarbeiten dürfen und können, um dann damit kommunikative Art Dinge zu tun. Dafür habe ich jetzt dieses Petty mal ein bisschen ausgearbeitet. Schaut euch das mal an, ob ihr damit arbeiten könnt, und dann dürft ihr auch euch frei fühlen, dort etwas zu tun. Sprich, die einzelnen Anträge zu erklären. Macht es nicht Sinn, da einen Mumble-Termin festzulegen, so dass wir da nicht so free agieren, sondern konstruktiv zusammenarbeiten? Denn ich könnte mir vorstellen, dass da entweder keiner motiviert ist oder alle motiviert sind und dann unendlich lange Texte rauskommen, die man so dann auch nicht veröffentlichen kann. Ja, ist eine gute Idee. Ich würde mal vielleicht nächste Woche noch nicht, aber übernächste Woche würde ich mal einen Termin wahrscheinlich mal auf Mailliste setzen, wenn das recht ist. Jupp, es wäre ganz gut, wenn du schaust, dass die vielleicht nicht an, dass wir es dann insgesamt so koordinieren, dass unsere Termine nicht am gleichen Tag sind. Aber ich glaube, das sollte locker möglich sein. Gut, du machst es dann über die Mailingliste und lädst ein. Gibt es dazu noch was? Tatsächlich. Vielleicht noch als Inspiration, wer jetzt einfach loslegen will, der kann ja Stichpunkte oder so reinschreiben, die man dann zusammen verwurschteln. Ja, schick's auf jeden Fall nochmal auf die Mailingliste rumwische und verlinke schon mal das Pad. Dann können die, die vielleicht ihre Gedanken reinhauen wollen, aber nicht an dem Termin Zeit haben, das schon mal vorformulieren und dann hat man schon mal ein bisschen Substanz, mit der man arbeiten kann. Gut, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Es ist eigentlich kein Tagesordnungspunkt, sondern einfach nur, dass es bekannt wird hier in der Gruppe. Am Sonntag hat eine relativ spontane. Hallo, hört man mich? Also, okay, ich bin doch nicht rausgeflogen. Okay, hallo, Schulim. Eine spontane Sitzung um Dirk Monopol und einige Redakteure, die im Online-Portal tätig sind, der Piratenpartei. Und da wurde scheinbar das schon in Bochum vorbesprochen von verschiedenen Leuten. Da wurden verschiedene Themenfelder definiert oder vordefiniert und zuständige Redakteure gesucht. Ich hatte das ja letzte Woche schon mal angekündigt hier in der Sitzung. Das ist jetzt praktisch vollzogen worden und wir haben den Wischer, oder der Wischer hat sich bereit erklärt, das zu machen, vorgeschlagen bzw. vorgesehen und er war am Sonntag mit dann in der Sitzung. Wie das jetzt sich alles entwickeln wird, das ist jetzt nicht das gleiche wie die Aufarbeitung des EU-Wahlprogrammes, gleich mal, um da die Unterscheidung deutlich werden zu lassen, sondern da geht es wirklich um redaktionelle Unterstützung der Online-Gruppe, weiß gar nicht, wie die heißt, um Dirk Monopol, um bei Themen, die in diesem jeweiligen Gebiet anfallen, einen Redakteur zu besitzen, der als Schnittstelle funktioniert, einmal zu der AG oder zu den Gruppen, die sich um diesen Themen beschäftigen und der dann auch willens ist, ab und zu dort mitzuarbeiten bzw. Texte mitzuformulieren. Aber Micha, vielleicht sagst du noch was dazu. Jo. Moment. Also es geht da um die Servicegruppe Online-Redaktion. Ich habe den Link da auch mal vom Wikinger reingebusst ins Pad. Es ist so, dass der Dirk halt Leute gesucht hat, die für einzelne Bereiche sich einen Hut aufsetzen, um Texte, die dort eingegeben werden zu diesem Themenbereich, quasi in redaktioneller letzter Instanz zu überprüfen, ob die okay sind und ein Go zu geben oder zumindest aus der inhaltlichen Richtung zu sagen, ob die okay sind oder nicht. Da würde ich mich gerne beteiligen. Und es ist jetzt so vom Ablauf her, dass jetzt halt morgen gibt es ein Treffen, glaube ich, zu dem ich aber selbst nicht kann, weil ich noch nicht zu Hause bin, ist ja auch egal. Jedenfalls wird es jetzt immer regelmäßige Sitzungen dann von dieser Online-Redaktion geben, die natürlich auch offen sind. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch morgen selber hingehen und zuhören, was die da besprechen. Irgendwie morgen Abend irgendwie hier im Mumble. Und ja, dann wollen wir mal schauen, wie das da läuft, wie das funktioniert. Ich weiß auch noch nicht genau, wie dann die Arbeitsweisen da wird. Das wird man dann alles besprechen, wie die Wege dann sein sollen. Im Idealfall läuft es so, dass es so transparent und so offen ist, dass die Leute dann auch eigene Artikel mehr oder weniger darüber einreichen können und ähnliches. Jo. Fragen? Ja, ich hätte eine Frage. Ist es definitiv eine Person pro Themengebiet oder eventuell teilen sich auch zwei Leute oder ist es auch noch unklar? Das kommt drauf an. Bis jetzt sind bei den meisten Sachen eine Person. Ich glaube aber auch in einem Bereich gibt es möglicherweise schon Zweier. Wie die sich denn da einigen, keine Ahnung. Ja, im Zweifelsfall sollte es natürlich so relativ offen sein, dass auch andere sagen können, ja, wenn es scheiße ist, dann gibt's auch einen Sack. Es ist wie immer eine Gratwanderung natürlich. Jeder, der da sich als Redakteur einträgt, geht wieder dieses informelle System, wo man die Sache laufen lassen kann, solange es einfach als gut bewertet werden kann, beziehungsweise für die Online-Reaktion, für die Partei und für die beteiligten AGs, wie gesagt, fruchtbar ist. Das kann aber natürlich auch anders sein und dann müsste wahrscheinlich eingeschritten werden. Also man sollte jetzt erstmal abwarten, wie sich das entwickelt. Der andere Bereich ist übrigens Verfasstheit oder Verfassung Europas. Da haben sich Florian Wagner und Frank Giebel eingetragen, das hat der Wischer eben gemeint. Vielleicht noch eine Sache. Ziel ist es eigentlich nicht, dass die Bereichsverantwortlichen, nenne ich es mal, dass die Artikel selber schreiben. Ne? Also Ziel ist es eher, dass die Artikel von anderen kontrollieren. Also sagen, es ist okay oder nicht, also inhaltlich. Mhm, alles klar. Und das entbindet auch nicht die Freigabe, die dann sowieso darüber hinaus noch gegeben werden muss. Von denen, die es heute auch schon tun. Genau, Redakteure selbst sind nicht freigabeberechtigt. Aber das steht alles auf diesem Link, was der Wischer reingegeben hat. Ja, vielleicht noch eine Sache dazu. Ziel ist es vor allem auch, dass diese Menschen, die das tun, andere Menschen, die in dem Themengebiet aktiv sind, dazu animieren, eben Beiträge zu verfassen oder ja zu bestimmten Themen, die aktuell sind, Stellung zu beziehen, damit Content auf die Webseite kommt. Also sind eher so, ja, Animateure vielleicht. Dennoch ist das eigentlich ein großes, sagen wir mal so, es wird jetzt ein Verfahren wirklich etabliert, was uns früher, also die letzten zwei Jahre immer gefehlt hat, dass wir nicht in der Lage waren, mal eine wichtige Entwicklung in unserem Bereich zu kommentieren oder mit einem Artikel zu versehen. Dieses Verfahren, diese Schnittstelle wird jetzt damit praktisch eingerichtet. Und ich glaube, hier sagen zu dürfen, dass ich sehr froh bin, dass der Wischer das gerne machen möchte, weil er sich in der Vergangenheit schon auf dem Blog dadurch ausgezeichnet hat, dass er andere Texte redaktionell oder halt mit Feedback versehen überarbeiten konnte und auch selbst welche schreiben konnte. Also insofern vielen Dank dafür und ich hoffe, dass das für die AG zu einer fruchtbaren Entwicklung führt. Gut, wunderbar. Dann gibt's dazu noch irgendwas Weiterführendes oder sollen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt gehen? Also wie bewertet ihr das denn, dass ich habe mit Wischer persönlich und öfters drüber gesprochen, wir sollten jetzt auf keinen Fall jetzt in kürzester Zeit viele Artikel verfassen und sowas, das wäre kontraproduktiv nach meiner Meinung, aber wichtige Sachen, die da nicht nur tagesaktuell oder die uns auf den Nägel brennen und da gibt es auch einige davon, kann man sich schon vorstellen, ob wir nicht hier intern da auch eine Gruppe bilden, die sich dieser Sache annimmt. Wir haben verschiedene Redakteure im Blog, haben schon zahlreiche Personen hier Artikel verfasst. Das war natürlich eine ganz andere Art von Artikeln. Populäre Irrtümer zum Beispiel ist ganz anders gestaltet. Das ist bei der Online-Redaktion, muss man mal sehen, welche Art von verschiedenen Artikeln dort so Platz finden werden, wie sich das entwickelt. Aber Wischer kann das ja nicht irgendwie alleine dann machen. Er ist die Schnittstelle. Das hat er ja eben schon kundgetan hier. Also wir müssen uns schon überlegen, hier selbst dann bei uns eine erweiterte Gruppe aufzubauen, die, wie hat es der Wischer gesagt, animiert wird. Ja, also nachdem du explizit gefragt hast, ich finde es natürlich ausgezeichnet, dass es da jetzt einen Kanal gibt, den man nutzen kann, um Sachen nach außen zu tragen. Aber ich bin noch sehr skeptisch, wie das dann am Ende genau aussehen wird, weil wir ja nicht so nahe an der Partei sind in unserer Meinung. Und naja, so kritische Artikel oder anregende Artikel sollten sehr wahrscheinlich nicht allzu viele sein, sondern eher Artikel, die die Partei darstellen oder voranbringen oder bewerben. Deswegen, naja, schauen wir mal, was dabei so rauskommt dann. Jo, also deswegen sage ich ja, das muss man alles sehen, was da kommt. Gedacht ist es so, zumindest so, wie ich das Konzept auf der Webseite lese und das, was ich bis jetzt in Gesprächen erfahren habe, dass es verschiedene Formen von Artikeln ja auf der Webseite geben soll oder auch heute schon gibt. Es gibt dann so normale Pressemitteilungen, damit haben wir dann immer noch gar nichts zu tun. Die laufen da sozusagen unabhängig von dieser Online-Redaktion, das ist immer noch der eigene Bereich. Dann gibt es Statements, so wie es jetzt, so Agenda-Setting, was es jetzt schon gab zu TTIP oder zu Asyl, wo man da einen Artikel darüber schreibt, was schlecht ist und dieses immer auch in Verbindung bringt mit dem Parteiprogramm. Das werden wahrscheinlich die Hauptartikel sein, die es so gibt. Und da ist natürlich nicht komplett frei schreiben, sondern wie gesagt immer zum Parteiprogrammbezug. Aber darüber hinaus als quasi nächste Möglichkeit gibt es auch die Möglichkeit, Artikel zu verlinken als Empfehlungen zum Beispiel, als Leseempfehlungen oder als interessante Gastbeiträge oder ähnliches. Und die können natürlich dann auch weit übers Programm hinausgehen. Ganz genau. Und es sollen auch keine Textwüsten gemacht werden. Es kann auch mit Videos oder mit anderen grafischen Elementen und so weiter gearbeitet werden. Das hat der Dirk noch in der Sitzung gesagt. Und gerade das, was Wischer als letztes gesagt hat, Gastbeiträge, die vielleicht der eine oder andere von uns auch irgendwo platzieren kann, dort kann eine Verlinkung hergestellt werden. Also das wird sich zeigen, dass doch eine vielfältige Art und von Möglichkeiten bestehen wird. Aber Thomas hat wirklich genau es auf den Punkt getroffen. Wir müssen auch vorsichtig mit dem Instrument umgehen. Er hat genau eben gesagt, warum, und da stimme ich dir vollkommen zu, Thomas. Sonst noch was? Eine Frage oder so? Sonst? Schaut euch vielleicht mal den Blog von Egon B. Kreutzer da an, den finde ich immer ganz gut. Der ist recht tagesaktuell und der schreibt auch immer so jetzt zu Lautenschläger und so seine Meinungen da, also rein und bewirbt auch sein Buch ein bisschen. Also ich finde, so in der Art kann ich mir das vorstellen. Ich bin kein Kreuzer-Fan, aber das ist ein anderes Thema. Würde sonst vorschlagen, Thomas, Punkt Sonstiges? Ja, AMT ist wieder da. Jupp, ich bin wieder vorrätig. Genau, Tagesordnungspunkt Sonstiges. Also, morgen Abend ist ein Vortrag von Nico Perch in München. Ich habe es vorher am Anfang vor der Sitzung schon mal kurz gesagt. Wer Zeit hat, ab 19 Uhr im Café Leo da in der Gieseler Straße. Wer Lust hat, kommt. Thomas kommt. Schulim wollte ich noch fragen, ob er Lust hat. Axel meinte, er kommt vielleicht. Dass wir uns da vielleicht einfach um 19 Uhr beziehungsweise kurz vorher treffen. Das Ganze, glaube ich, kostet so einen Unkostenbeitrag von 5 Euro. Ich glaube, das ist relativ, das ist alles sehr bezahlbar. Ich wollte mal allgemein fragen in die Runde. Ich würde den vielleicht ganz gern einladen zu einer Online-Konferenz bei uns, zu so einem Podiumsgespräch, und wollte da einfach allgemein fragen, welchen Zeitrahmen hätten wir denn das ganz gern drin? Februar, März, April? Was meint ihr denn dazu? Ja, so Mitte, Ende Februar, ab dem Zeitpunkt wäre es okay. Wir haben ja hier zwei Termine jetzt, steht ja auch noch bei Sonstiges. Einmal ein Kaminzimmergespräch mit Thomas, wo er gleich noch was dazu sagt. Und nächste Woche kommt Jörg Buschbeck nochmal zu uns. Und da sind ja die nächsten zwei Wochen dann schon zu. Genau, deswegen hatte ich auch gedacht, dass es, wenn dann so frühestens ab Februar stattfinden soll. Gut. Andere Meinungen dazu? Gut, wunderbar. Dann gibt es noch weitere Ankündigungen. Nächsten Mittwoch, am 22.01. haben wir wieder ein Podiums Gespräch mit ein Kaminzimmergespräch mit Jörg Buschbeck, den wir ja auch schon mal da hatten. Freue ich mich auch besonders darauf. Matthias? Entschuldigung, ich unterbrochen, aber Axel, bist du da? Ja, ich bin da. Hallo erst einmal und Jörg, kommt nächsten Mittwoch. Wirst du da sein können? Nächsten Mittwoch bin ich da. Super, wird er sich bestimmt auch freuen. Thomas hat auf der Mailingliste alles Wesentliche schon in einer super Mail zusammengefasst. Ich hoffe, dass das alle mitbekommen haben. Ansonsten, Thomas, schickst du nochmal als Reminder. Und ja, versucht euch einfach ein bisschen vorzubereiten, dass wir seinen Lösungsvorschlag, den er etwas jetzt nochmal modifiziert hat, von seinem ursprünglichen, vielleicht noch einmal gelesen habt, damit ihr da mit ihm gut mitdiskutiert. Es geht ja darum, dass wir seine Vorschläge hier mal in der Gruppe nochmal bewerten und ja, ob wir sie unterstützen können, ob wir mit diesen Vorschlägen gegebenenfalls zu den Fraktionen gehen in Berlin, zu Alexander Spieß und Joachim Paul in NRW, oder ob wir da keine Einigkeit herstellen können und unsere verwerfen müssen. Also das ist eigentlich das Hauptziel dieses Gesprächs. Es geht wirklich um ganz konkrete Sachen, um die Lösungsszenarien. Ich habe den Kontakt mit ihm wieder aufgenommen, als Larry Summers die säkuläre Stagnation ins Spiel gebracht hat. Das passt sehr gut zum Thema von Buschbeck zur Guthabenkrise. Und ich denke, es lohnt sich nochmal mit ihm jetzt darüber zu sprechen. Kurze Zwischenfrage, verstehst du in der Zwischenzeit seine Worte und Begriffe, die er verwendet? Wahrscheinlich nicht, deswegen hätte ich dich ganz gerne dabei und einige andere gute. Was meinst du jetzt ganz konkret, dass er Begriff, also Monetative verwendet er nicht als Vollgeldmonetative, das weiß ich zum Beispiel. Ja, genau sowas und das ein oder andere und das Sparen versteht er auch, Sparen ist bei ihm ein Begriff, der viel mehr umfasst. Noch mehr als das, was wir schon alles da reinpacken können. Und dann gibt es ein paar andere geschickte Wortwahl, die er verwendet. Die muss man erstmal verstehen. Ich habe ja nun umfangreiche Diskussionen auch in der Mail mit Jörg gehabt. Ich kann mich in der Zwischenzeit auf seine Sprache einlassen. Aber es ist gut, dass er kommt und man muss halt einfach nachfragen. Und ich sag mal, man muss sehr offen sein erstmal, um ihn zu verstehen, weil seine Gedankengänge sind durchaus genial. Die sind genial. Und er hat auch versprochen, nicht so hitzköpfig zu sein. Also freuen wir uns auf nächste Woche auf ein super Gespräch. Und Thomas, jetzt bist du dran. Du hast auch noch eine Vorstellung. Ja, ich habe jetzt eben anlässlich dieses Gesprächs noch mal ein bisschen auf seinem Blog rumgeschaut und dem seinen Komplettvorschlag, den ich auch schon vor einem halben Jahr oder einem Jahr mal gelesen habe, der hat mich jetzt sehr gut überzeugt. Also das sind echt viele gute Elemente dabei, die auch normalerweise, so wie ich das absehen kann, ganz gut zusammenarbeiten. Also da ist drin eine Kreditsteuer und eine Exportsteuer und eine Abschaffung des Sparzinses, Bankenregulierung, ähnlich wie in unserem Antrag Banken in die Schranken. Also da ist echt viel, viel gute Sachen drin und auch vieles, was recht nah an der AG ist. Also ich glaube, von dem können wir sehr viel lernen. Micha, an dir liegt wieder etwas Wasser in den Wein zu schütten. Aber Micha ist nicht da, sorry, hat gerade abgeschaltet. Aber Micha ist da etwas skeptischer, aber das ist ja auch gut so und andere bestimmt auch. Er freut sich, er ist sehr motiviert, wieder zu uns zu kommen. War so ein bisschen enttäuscht, dass das im letzten Jahr dann so abgerissen war und dann gar nichts mehr passiert ist. Und ja, die Motivation sollten wir uns zunutze machen. Auf Facebook ist er auch aktiv in unserem Kanal. Er unterstützt uns auch immer bei den Blogbeiträgen, auch meinen Blog und so weiter, tut er immer wieder Retweeten und Comments und hat eine viel größere Reichweite als zum Beispiel wir oder sogar ich. Und da merkt man schon wirklich sehr viel Motivation und gleiche Gesinnung. Apropos Facebook, die Gruppe ist nicht mehr geschlossen. Also jetzt kann jeder im Prinzip rein. Und wer ist jetzt eigentlich Admin noch? Wegen diesen ganzen Girls, wo da immer auftauchen, also auch bei Informationsgeld und so. Danny. Immer mehr solche netten, hübschen Mädchen. Und Cosmic. Okay, dann machen die das gut, ne? Ich habe, also auch wenn es jetzt bei uns offen ist, aber ich habe noch keine bei uns im Kanal entdeckt, so. Oder nur ganz selten mal. Gut, dann können wir eigentlich zum Ende kommen. Nur noch das Kaminzimmergespräch über Minsky, Thomas, steht da noch an. Ja, genau. Also wie schon mehrfach angekündigt, wird es demnächst dieses Kaminzimmergespräch geben. Wir haben es jetzt nochmal verschoben, weil doch zurzeit recht viel los ist mit Eubicon-Organisation und Bushback-Besuch. Und ja, aber Ende Januar oder Anfang Februar spätestens, dann wird es soweit sein. Ich freue mich schon. Ja, das wird auf jeden Fall auch eine interessante Diskussion werden. Gut, dann sind wir mit allen Tagesordnungspunkten soweit fertig. Dann würde ich vorschlagen... Michael, Entschuldigung. Du hast doch gesagt, das wäre Leopoldstraße 17, nicht in der Giselastraße. Nein, ich meinte Haltestelle. Diese Veranstaltung. Ja, ja, ist es auch. Es ist nur die Haltestelle von der U-Bahn. Okay, alles klar. Nein. Alles klar. Gut. Nein, Leopoldstraße 17. Ist, man findet es auch über Nico Pech. Also das auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle den offiziellen Teil der heutigen Sitzung und gehen in die freie Rede über. Es ist 21.23 Uhr und ich wünsche euch uns allen noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Vielen Dank, Michael.